22. November 1963 sollte A Christmas Gift for You erscheinen, ein Weihnachtsalbum mit allen Acts aus dem Phil Spector-Stall jener Zeit. Am gleichen Tag wurde John F. Kennedy ermordet. Die fröhliche Weihnachtsplatte verschwand weitgehend und galt jahrelang als gesuchtes Sammlerstück. Erst vor einigen Jahren erschien eine CD mit diesen Weihnachtsliedern im Phil Spector-Sound, darunter Santa Claus is Coming to Town, eben mit den Crystals. Eine der letzten Phil Spector-Produktionen aus den 60er Jahren war die Checkmate-Single Love is All I Have to Give, daraus noch bis zum Schluss dieser Sendung. Anfang der 70er kamen die Beatles, George Harrison, John Lennon, Plastic Ono Band. Wir haben das im Laufe dieses Soundchecks gehört. Seine große Zeit waren die 60er, waren Singles, die aus Jukebox und Radio klangen, die laut klangen, die von Liebe und Verlorenheit handelten, die direkt die Herzen vieler Millionen erreichten. Phil Spector war mit 21 Jahren Millionär. In seinen jungen Jahren prägte er unser Bild einer Popmusik wie aus einer fernen, vergangenen Zeit. Und doch ist es alles erst 30, 40 Jahre her. Am 26. Dezember wird er 60 Jahre alt. Diese 2 Stunden haben an ihn erinnert. Ich heiße Günther Jansen, wünsche noch eine gute Nacht.